Der stellvertretende Vorsitzende des Komitees für Staatsangelegenheiten der TVRK Choi Ryong-hae, Sondergesandter vom Vorsitzenden des Komitees für Staatsangelegenheiten der TVRK Kim Jong-un, beteiligte sich am 10. Januar an der Antrittsfeier des Präsidenten der Republik Nicaragua auf dem Revolutionsplatz in der Hauptstadt Managua. Daran nahmen teil die Staatsführer, Delegationen und Delegierten mehrerer Länder, die ausländischen Diplomaten in Nicaragua, die Persönlichkeiten der Regierung, der Nationalversammlung und verschiedener Kreise sowie die Massen Nicaraguas. Der Sondergesandte Choi Ryong-hae gratulierte dem Präsidenten Daniel Ortega Saavedra zu seiner Wiederwahl und bekundete Unterstützung und Solidarität mit der Sache des nicaraguanischen Volkes. An demselben Tag wurde er zum Bankett eingeladen, das die Regierung der Republik Nicaragua gab.